Kundgabe 5186, empfangen am 9.8.1951. Und die Pforten der Hölle werden Sie nicht überwältigen. Meine Kirche, die ich selbst auf Erden gegründet habe. Es wird sich die Hölle auftun und alles ausspeien, um die Macht und das Wirken meines Gegners zu erhöhen. Es werden alle Teufel gegen die kleine Schar der Gläubigen vorgehen, die in Wahrheit meine Kirche bilden. Es wird die Hölle selbst gegen ihre Mauern anstürmen, doch sie wird standhalten. Meine Kirche, denn die Gläubigen stehen in großer Kraft. Das Ende ist nahe, und darum suche ich, meiner Kirche noch anzugliedern, die nur in kleinem Glauben stehen, und ihr Glaube soll stark und unerschütterlich werden, ehe noch das Ende kommt. Die Hölle wird keine Gewalt haben über jene, die im Glauben stehen, denn diese gehören meiner Kirche an. Und ich, als Gründer jener Kirche, werde wahrlich sie schützen gegen den Ansturm der Hölle. Ihr Menschen stehet vor dem Ende und ihr wisset es nicht, was das bedeutet. Ihr wisset nicht um den geistigen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge. Und ihr wisset es nicht, dass die Erde in völligem Dunkel liegt, weil die Macht der Finsternis herrscht, und ihr Menschen selbst ihr diese Macht einräumt. Es ist euch der Kampf der Geistwelt noch nicht ersichtlich, doch er wird sehr bald Form annehmen, die euch erkennen lässt, wie nahe das Ende ist. Es wird sehr bald der Glaubenskampf einsetzen, ein Kampf, der von machthabender Seite angekündigt wird gegen alle, die noch im Glauben stehen, gegen alle, die einer Geistesrichtung angehören, die mich als ihren Schöpfer und Vater anerkennen und die geistig streben aus innerer Erkenntnis heraus, dass das Leben mit dem irdischen Tode nicht aufhört. Alle diese Menschen werden angefeindet werden, arg bedrängt und brutal aufgefordert, ihren Glauben zu verleugnen. Ihr alle steht vor diesem Kampf, der nicht nur eurem Körper gilt, sondern mehr der Seele gilt, aber doch auch die Entscheidung eures Körpers verlangt, weil ihr arg bedroht werdet und es euch fast unmöglich gemacht wird, standzuhalten. Und dann wird es sich zeigen, wer meiner wahren Kirche angehört, wer mich als obersten Herrn und Machthaber anerkennt und wer mich mehr fürchtet als die irdische Gewalt. Gesegnet, wer den Glauben hat, dass er als Mitglied der von mir gegründeten Kirche gilt. Gesegnet, wer nicht die fürchtet, die wohl den Leib töten können, aber nicht die Seele. Gesegnet, wer sich die Kraft zum Kampf dort holt, wo der rechte Heerführer steht. Er wird den Sieg erfechten über die Feinde. Er wird erkennen, dass die Hölle nichts vermag, wo der Herr des Himmels und der Erde steht, wo seine Heerscharen kämpfen, die auch der Teufel Herr werden, so die Hölle geöffnet und ihr Abschaum auf die Menschen losgelassen wird. Meine Kirche wird standhalten und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das Ende ist nahe und mein Wort erfüllet sich. Darum bereitet euch vor auf die Zeit, die kommen wird, aber fürchtet sie nicht, denn mein ist die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit. Amen.